doch eben nur ein Traum. Oh, oh, Menschen, wohin ich schau, Großstadtgetrieben, und auf einmal sah ich sie, sie. 17 Jahre blondes Haar, so stand sie vor mir. 17 Jahre blondes Haar, wie find ich zu ihr? Sie hat mich angelacht und war vorüber, da war's um mich geschehen. Oh, oh, Menschen, wohin ich schau, Großstadtgetrieben, und überall such ich sie, sie, 17 Jahre blondes Haar, so stand sie vor mir. Ah.